One year ago, ein Jahr wie eine Ewigkeit. Aber es war Liebe auf den ersten Blick, niemand wollte uns verstehen. Du und ich gegen die Welt, ihr habt uns verurteilt, ihr habt mich verurteilt. Aber unsere Zeit ist gekommen, wenn ein Traum Wirklichkeit wird. Coming home, I'm coming home. Let me show you who I am, let me show you I'm your man. I would give anything just to see you again. Du hast dich verändert, wir haben uns verändert. Das Leben ist Veränderung. Denkst du noch an mich? Spürst du es noch? Für immer und immer bist du bei mir. Ich bin sehr nahe. Take care, because I'm coming home. I'm coming home. Let me show you who I am. Let me show you I'm your man. I would give anything just to see you again. Just to see you again.